den Tod interessiert sie der letzte Ort nicht. Die Scheiße in den Herzen, ob krank und gesund. So hielt sie sich stets bis zum Tod ihren Mund. Haben Freunde verloren, sie sterben sehen. Der Tod blieb streng, hörte nicht mehr ihr Flehen. Sie waren deutsche Soldaten. Der Ruhm blieb ihm als fremd. Ward ihnen nicht gegönnt. Soldaten, der Tod von denen Schritt für Schritt. Der Tod von denen Schritt für Schritt.